Kundgabe 5538. Empfangen durch Bertha Dudder am 21.11.1952. Weckruf vor der langen Nacht. Wachet auf, die ihr am Tage schlafet. Denn eine Nacht bricht heran, von endlos langer Dauer für euch, die ihr diesen Mahnruf nicht höret. Dann werdet ihr verdammt sein zur Untätigkeit, wo ihr jetzt noch schaffen und wirken könnet, und ihr doch eure Kraft nicht gebrauchet. Wachet auf! Lasset das Licht des Tages in eure Herzen scheinen, dass es freudig schlage dem Leben entgegen. O höret doch meinen Ruf, der allen denen gilt, die ihren Todesschlaf halten, die geistig tot sind, wenngleich sie auf Erden noch leben. Bald aber ist auch dieses euer Leibesleben vorbei, und dann kommt unweigerlich für euch die Nacht, aus der kein Erwachen mehr kommt, wohingegen es jetzt noch möglich ist für euch. Ihr Menschen, die ihr nur für diese irdische Welt lebt, glaubt ihr denn wirklich, dass ihr um eures Erdenlebens willen das wurdet, was ihr nun seid? Glaubet ihr im Ernst, dass euer Schöpfer und Gott von Ewigkeit euch nur darum ins Dasein gerufen hat, dass ihr diese Erde belebet? Genügt euch dieses irdische Dasein? Oder verlangt ihr nach einem Leben, das ewig wäret und euch selig macht? Wie armselig ist euer Dasein, gemessen an dem wahren Leben im geistigen Reich, und doch werdet ihr es höher als dieses, ansonsten ihr nur für das geistige Leben schaffen und wirken würdet. In welcher Not werdet ihr sein, so euch auch dieses Leibesleben genommen ist? Kraftlos gehet ihr ein in das geistige Reich, so ihr die Gnade habt, noch vor dem Ende abgerufen zu werden, doch in endloser Qual und Reue der ungenützten Erdenzeit gedenket, die euch alles hätte eintragen können, so ihr das Wichtigste angestrebt hättet, die Wiedergeburt zum ewigen Leben. Bricht aber die Nacht herein über euch, so ihr noch am Leben seid, dann wehe euch. Dann werdet ihr nicht mehr sein, was ihr waret bisher. Dann wird eure Seele aufgelöst und neu gebannt werden in der festesten Materie. Und ihr werdet diesem entsetzlichen Lose nicht entfliehen können. Ihr werdet wieder gebunden in einer Form, die ihr längst überwunden habt, und einen endlos langen Weg wieder gehen müssen, bis ihr erneut euer Ich-Bewusstsein erlangt, einen Weg, der euch ewig dünkt. Es ist die Nacht, aus der es kein Erwachen gibt. Es ist die Zeit, da ihr im Grabe liegt, tot und doch nicht vergangen, wo ihr nicht mehr wirken könnet nach eigenem Willen, wo ihr im Todesschlafe liegt, den ihr nicht selbst beenden könnet, wohingegen ihr jetzt noch eure Lebenskraft gebrauchen könnet, so ihr tätig werden wollet, so ihr meinem Weckruf Folge leistet und der Nacht entflieht, die euch wohl gefangen halten will, die ihr aber verjagen könnet, wenn ihr euch öffnet dem Licht, das meine Liebe und Gnade euch erstrahlen lässet. Erhebet euch, ihr Schläfer, und lasset es Tag werden in euch. Lasset euch warnen vor der ewig langen Nacht und tuet alles, dass sie euch nicht überrasche. Denn die Nacht ist keines Menschen Freund. Suchet das Licht, kommet mir als dem ewigen Licht entgegen und glaubet, dass euch dann ein ewiges Leben erwartet, wo es Licht und hell ist und wo ihr ewig keine Nacht mehr zu fürchten brauchet. Amen.